was Kreaturen hält, das große Rund der Welt. Schau doch die Berge an, da sie bei tausend gehen. Was zeuget nicht die Flut? Es wimmeln Ström und Seen, der Vögel großes Heer zieht durch die Luft zu Feld. Wer nähret solche Zahl, und wer vermag ihr wohl die Notdurft abzugeben? Kann irgendein Monarch nach solcher Ehre streben, zahlt aller Erden Gold ihr wohl ein einig Mal.